Jesus. Du bist wunderbar, Herr Jesus. Dich beten wir an, Herr Jesus. Du bist es, den wir brauchen, Herr Jesus. Du bist es, den die Welt braucht, Herr Jesus. Du bist es, der alles ist, aus dem alles kommt. Und du, Herr Jesus, bist die Lösung für alles. Du, Herr Jesus, du bist so wunderbar, du bist so wunderschön, du bist nicht in Worte zu fassen, weil aus dir kommt alles. In dir ist alles, Herr Jesus. Und das Wunderbare ist, wir sind aus dir und du bist in uns und wir in dir, Herr Jesus. Und das kann man Worte nicht fassen. Das kann man einfach nicht fassen, Herr Jesus. Du bist Liebe. Du bist das Glück. Du bist die Vollkommenheit. Du bist alles, was wir brauchen, Herr Jesus. Und wir wollen dir wirklich heute Morgen sagen, wir lieben dich, wir brauchen dich, Herr Jesus. Du bist unser Glück, du bist unsere Zukunft, du bist unsere Gegenwart, du bist alles, Herr Jesus. Du bist es, Herr Jesus, den wir brauchen, Herr Jesus. Und wir rufen dir zu, wir lieben dich, wir lieben dich, wir brauchen dich. Komm noch mehr mit deinem Heiligen Geist, Herr Jesus. Erfüll uns ganz, bring uns zum Überschwappen, mehr von dir, mehr von dir, mehr von deiner Liebe, mehr von deiner Liebe. Schwemm alles weg, was dir nicht gefällt, Herr Jesus. Wir wollen uns ganz beugen vor dir, Herr Jesus, weil das ist unser Glück, das ist unsere Zukunft, das ist unser Weg. Du bist unser Weg, du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich danke dir, Herr Jesus, für dieses Leben in uns, für dieses Leben in uns. Oh, danke. Und ich habe gerade den Herrn gesehen, einmal als Lamm und einmal als Löwe. Ja, einmal als Lamm und einmal als Löwe. Er hat sich schlachten lassen, ja. Er hat sich schlachten lassen für uns. Er hat sein Leben für uns gegeben, ja. Und das Gleiche aber auch für uns gesehen, ja. Wenn wir untereinander sind, ja. Wir sind die Schafe. Er ist der Hirte. Wir sind die Schafe, ja. Und untereinander sind wir zusammen, ja. Und wir sind voller Liebe, ja, auch wenn wir in die Welt hinausgehen. Aber ich habe Jesus auch gesehen als Löwe, ja, und das habe ich so stark gesehen, ja. Wenn der Feind kommt, ja, dann sei kein Lamm, dann sei kein Schaf, ja, sondern sei der Löwe, der brüllt, ja. Sei der Löwe, der brüllt. Ja, und ich glaube wirklich, in deinem Leben, fang an zu brüllen, wenn der Feind kommt, ja. Fang an zu brüllen, wenn du Symptome in deinem Herzen hast, in deinem Körper hast, ja. Fang an zu brüllen, ja. Fang an zu brüllen. Ich höre einfach gerade noch vom Geist, ja, wie er immer sagt, ja, was wäre, wenn du deine Identität in Jesus genau kennen würdest, hundertprozentig kennen würdest, ja, was wäre, wenn du aufstehen würdest, was wäre, wenn du komplett auf das Wort stehen würdest, ja, was wäre, wenn du dir nicht mehr alles gefallen lässt vom Feind, ja, was wäre, ja, wenn du mein Wort sprechen würdest, ja, was wäre, wenn du keine Kompromisse mehr eingehen würdest, ja, und ich habe vom Heiligen Geist so gesehen, was wäre, ja? Ich sag dir, was wäre, ja? Es wäre Welt verändert, es wäre Atmosphären verändert, ja? Wir würden Land einnehmen, ja? Der Teufel hätte einfach keine Macht mehr, weil er ist besiegt in Jesus. Und der Heilige Geist, ja, er möchte uns da heute wirklich ermutigen, aufzustehen, ja? Und nicht mehr sagen, was wäre, wenn. Nein, es ist so, es ist so, es ist so. Der Sieg ist da. Jesus hat's vollbracht. Der Sieg ist da. Auch Danke, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, Jesus, oh, Jesus. Oh, oh, lasst uns zum Schluss noch singen. Das ist einfach, das müssen wir wirklich jetzt annehmen, ja. Und das ist nicht einfach nur singen, sondern ich glaube wirklich, das ist vom Heiligen Geist, ja. Es ist eine neue Atmosphäre des Sieges da, ja. Und lasst uns einfach singen. Der Sieg ist mein. Und setz einfach ein, ob du noch körperliche Symptome hast, ob du sonstige finanzielle Herausforderungen hast, berufliche Herausforderungen, was auch immer. Ich glaube wirklich, heute Morgen ist ein Shift da, ja. Deswegen lasst uns noch mal singen. Der Sieg ist mein. Mein. Der Sieg ist mein, der Sieg ist mein, der Sieg ist mein, der Sieg ist mein, der Sieg ist mein. Danke, Herr. Danke, Herr. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Der Sieg gehört uns. Danke, Jesus! Halleluja! Amen! Amen! Amen! Amen! Und in diesem Siegesbewusstsein darfst du deinen Platz jetzt einnehmen. Halleluja, wow. Wow, wow, wow, wow, wow. Der Sieg gehört uns, Amen, Halleluja. Der Sieg gehört unserem Gott, Halleluja. Die Herrschaft, die Herrlichkeit, die Macht, die Majestät gehört unserem Gott in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz, in Europa. Jesus ist der Herr, Amen, Halleluja. Komm, lass uns Jesus nochmal einen Siegesjubel geben, Halleluja. Wow, wow, wow. Oh, Glory. Oh, Glory, Glory, Glory. So der Hammer. Preist den Herrn. So wunderbar, ihr Lieben. Es ist eine neue Zeit. Halleluja. Eine neue Zeit. Preist den Herrn. Preist den Herrn. Ich wollte noch zum Anfang erstmal schön, dass ihr alle da seid. Halleluja. Wunderbar, euch zu sehen. Sag mal zu deinem Nachbarn, schön, dass du neben mir sitzt. Sag mal zu deinem anderen Nachbarn, nach dem Gottesdienst siehst du noch besser aus als jetzt. Halleluja. Ich wollte mich auch noch mal ganz besonders bedanken bei all denen, die letzten Sonntag beim Sommerfest mitgearbeitet hatten. Wir hatten ein gewaltiges Sommerfest. Ihr Lieben, können wir alle die das Sommerfest letzten Sonntag genossen haben, einfach mal all denen, die da mitgearbeitet haben, an den verschiedenen Ständen, an den Hüpfburgen, am Popcorn und am Kinderverkaufsmarkt und was weiß ich wo. Können wir denen allen mal einen kräftigen Applaus geben? Halleluja. Das war echt Hammer. Hammer, megamäßig, wirklich. Vielen Dank für eure Mitarbeit dabei. Das war ein wunderbares Fest und preist den Herrn. Der Herr hat es mit wunderschönem Wetter gekrönt. Also es war echt eine wunderbare Zeit. Halleluja. Ja, dann freuen wir uns auch. Heute beginnt ja die Evangelisations- bzw. das Fire Camp von Christus für alle Nationen hier bei uns im Glory Life Zentrum. Wer ist denn alles von Christus für alle Nationen heute Morgen schon hier im Gottesdienst? Genau, weil die starten heute Nachmittag. Geben wir ihnen mal einen kräftigen Applaus. Halleluja. Das Leitungsteam, glaube ich, ist schon hier. Die anderen kommen heute Nachmittag. Sie werden die ganze Woche hier sein und wir freuen uns natürlich, dass hier in unserer Region noch mehr evangelisiert wird. Preist den Herrn. Und dass das Feuer angezündet wird. Immer mehr. Amen. Halleluja. Fire. So hat Reinhard Bonnke immer gesagt. Fire. Und alles aus seinem Hals heraus war Feuer. Aus seinem Innersten des Halses. Halleluja. Preist den Herrn. Halleluja. Ich habe noch eine ganz kurze Story. Und zwar von einem Pastor, der zum ersten Mal in einem Flugzeug fliegt. Und die Stewardess bemerkt seine Nervosität und möchte ihm zur Beruhigung einen Cognac anbieten. Der Geistliche möchte zuvor noch wissen, in welcher Höhe fliegen wir denn jetzt? Stewardess antwortet, ja, in etwa 12.000 Meter Höhe. Sagt der Pastor, dann bringen Sie mir lieber eine Limo. Wissen Sie, der Chef ist in der Nähe. Okay. Und die andere Story ist, der Pfarrer hat im Urlaub billig Kaffee eingekauft. Jetzt kommt es darauf an, ihn durch den Zoll zu bringen, ohne zu lügen. Er steckt also ein großes Paket unter den rechten Arm und eines unter den linken Arm. Na, fragt der Zollbeamte, auch etwas eingekauft? Ja, mein Sohn, 6 Pfund Kaffee, aber ich habe ihn unter den Armen verteilt. Halleluja. Amen. Seid klug wie die Schlangen, ohne falsch wie die Tauben. Halleluja. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für diesen wunderbaren Gottesdienst. Herr, wir danken dir für deine Gegenwart, die schon hier ist, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das du uns verkündigst heute Morgen durch deinen Geist, Herr. Herr, komm mit deiner Herrlichkeit auf dein Wort, Herr. Komm mit deiner Bestätigung auf dein Wort. Komm mit deiner Kraft auf dein Wort, Herr. Lass es unser Denken erweitern, Herr. Lass es unser Denken sprengen, Herr. Lass es die Limits wegnehmen von unserem Denken heute Morgen, Herr. Und lass uns wirklich aufsteigen, Herr, in die höchsten Höhen, Herr, Herr, dessen, was du uns verheißen hast, Herr, nämlich versetzt an himmlische Orte, Herr. Herr, dein Reich kommt, dein Wille geschieht, wie im Himmel, so auf Erden, durch uns. Amen. Sag mal zu deinem Nachbarn, durch dich. Amen. Ihr Lieben, ich möchte heute Morgen anknüpfen an das, was letzten Sonntag passiert ist. Das war wirklich der Hammer. Gott hat uns wirklich in eine neue Ebene katapultiert. Völlig ungeplant haben wir plötzlich realisiert, während des Gottesdienstes, als ich darüber gepredigt habe. Ich habe von einem Traum erzählt, den der Poli vor 2 Wochen gehabt hat, wo in einem Traum ich einen unserer Angestellten gefragt habe und gesagt habe, hättest du dir vorstellen können, vor 15 Jahren, dass wir jetzt da sein könnten, wo wir jetzt sind als Glory Life. Und er hat geantwortet, nein, hätte ich mir nicht vorstellen können. Und ich habe gesagt, ja, hätte ich mir auch nicht vorstellen können. Und Polycarp wusste, im Traum wusste er, dass es ein Flash war gleichzeitig und dass Gott ihm zeigte, genau so werden wir in 15 Jahren von jetzt ab wieder zurückschauen und werden sagen, hättest du dir vorstellen können, dass wir da sind, wo wir jetzt sind, hättest du dir das vor 15 Jahren vorstellen können? Und die Antwort wird wieder sein, nein. Amen. Und als ich das erzählt habe und darüber gesprochen habe, dass Gott uns wirklich ein neues Zeitfenster des Wachstums und der Multiplikation und auch der Herrlichkeit und der Beschleunigung auftun will, haben wir realisiert, dass der letzte Sonntag tatsächlich auf den Sonntag genau 15 Jahre nach dem Sonntag stattgefunden hat, als wir vor 15 Jahren diese Freisetzung der Herrlichkeit Gottes in unserem Gottesdienst erlebt haben, ab dem dann tatsächlich diese Wunder und Zeichen in dieser starken Dimension passiert sind, wie wir es die letzten 15 Jahre erlebt haben. Und letztendlich alles, was wir die letzten 15 Jahre erlebt haben und alles, was passiert ist die letzten 15 Jahre, all die Tausenden von Wundern und Bekehrungen und all die Projekte, die Gott bewirkt hat und die ganzen Glory-Häuser, die entstanden sind überall im deutschsprachigen Raum und Glory-Life-Zentren und so weiter, all das, was wir auch weltweit im englischsprachigen Raum an Evangelium gesät haben und so weiter. All das ist letztendlich aus dieser Ausgießung des Geistes vor 15 Jahren hervorgekommen. Amen. Preis den Herrn. Und wisst ihr, ich bin überhaupt nicht derjenige, der sagt, oh, lass uns ein Jubiläum einer Ausgießung feiern. Überhaupt nicht. Deswegen hatte ich 0,0 auf dem Schirm, dass der letzte Sonntag 15 Jahre danach war. Plötzlich kam mir, dass in diesem Traum diese Zahl 15 vielleicht tatsächlich eine reale Bedeutung haben könnte. Und dann hat irgendjemand reingerufen, hat gesagt, ja, vor 15 Jahren war die Ausgießung. Und dann haben wir realisiert, hey, tatsächlich, Gott will uns hier wirklich etwas sagen. Also Gott redet übernatürlich zu uns. Er möchte jetzt in dieser Zeit uns wirklich auf ein neues Level heben. Amen. Nochmal auf ein ganz neues Level. Und ich weiß noch genau, damals vor 15 Jahren, einige Wochen nachdem diese Ausgießung begonnen hat, weiß ich noch, an einem Abend hat Gott zu mir gesprochen und hat gesagt, während dem Gottesdienst und hat gesagt, diese Herrlichkeit, die sich jetzt freisetzt, wird alles verändern. Amen. Und das war vor 15 Jahren. Und jetzt sagt Gott 15 Jahre später, hey, in 15 Jahren werdet ihr zurückschauen und sagen, hey, hättet ihr das für möglich gehalten, was ich getan habe? Also ihr Lieben, preist den Herrn, Gott will wirklich, dass wir unsere Zeltpflöcke weit stecken. Und ich habe das letzte Mal schon diese Schriftstelle vorgelesen aus Jesaja 54, Vers 2, wo es heißt, mache weit den Raum deines Zeltes und deine Zeltdecken spanne aus. Spare nicht, mache deine Seile lang und deine Pflöcke stecke fest. Denn du wirst dich nach rechts und links ausbreiten. Und deine Nachkommen werden die Nationen beerben. Oder man kann auch übersetzen, werden die Nationen in Besitz nehmen und die verödeten Städte besiedeln. Wisst ihr was? Die Welt sagt vielleicht momentan, oh, das Christentum in der westlichen Welt ist auf dem Rückzug. Oh, es wird immer weniger, der Einfluss geht zurück und so weiter. Aber ich sag dir, im Geist, im Verborgenen hat Gott bereits mit einer neuen Offensive begonnen. Amen. Es hat bereits begonnen. Halleluja. Eine neue Dimension setzt sich bereits frei. Und ihr Lieben, ich glaube, wir sollen und wir dürfen Gott in dem, was wir für möglich halten, nicht länger begrenzen. Amen. Wir können es uns nicht leisten, Gott länger zu begrenzen. Und darüber möchte ich heute ein bisschen sprechen. Ich möchte heute da anfangen, wo wir das letzte Mal aufgehört haben, sozusagen das Schlusslied, das letzte Mal, das wir spontan gesungen haben, war No Limitations in the Spirit Realm. No Limitations. No Limits. Amen. Keine Begrenzungen im geistlichen Raum. Keine Begrenzungen in Gott. Setze Gott kein Limit. Halleluja. Und ihr Lieben, Gott hat bereits begonnen, ein neues Zeitfenster der Beschleunigung freizusetzen. Ich habe das letzte Mal auch darüber gesprochen, über Amos 9, Vers 13, wo es heißt, in jenen Tagen, das ist eine Prophetie auf die Endzeit, in jenen Tagen, sagt der Prophet, wird der Schnitter nahe an den Pflüger herankommen und der Traubentreter nahe an den Sämann. Ja, das heißt mit anderen Worten, Ernte und Saat werden immer näher zusammenkommen und in manchen Übersetzungen, insbesondere in den englischen Übersetzungen, wird auch übersetzt, und das ist auch eine mögliche Übersetzung, der Schnitter wird den Pflüger überholen. Das ist total extrem. Ja? Also das ist total extrem. Das heißt, wir werden ernten, bevor wir gesät haben. Sozusagen, Weißt du, das kann nur Gott und das soll deinen Verstand wirklich sprengen. Gott kann rückwirkend Dinge bewirken, Wunder bewirken. Und ich habe das letzte Mal schon ein paar Beispiele erzählt. Das letzte Mal, wie wir wirklich Wunder erlebt haben, für Wunder gebetet haben und haben im Nachhinein festgestellt, dass Gott das Wunder 1-2 Tage oder auch mal einmal was 2 Wochen vorher bereits bewirkt hatte, für das wir gebetet haben. Ja, sozusagen, wir haben das Gebet gesät und das Wunder war schon bewirkt. Und letzten Sonntag, und das möchte ich euch heute zur Ermutigung weitergeben, um euch wirklich zu sagen, dass Gott wirklich sein Wort bestätigt. Letzten Sonntag haben wir wieder das Gleiche erlebt, tatsächlich nach dem Gottesdienst. Und zwar war die Stefanie aus der Schweiz war hier letzten Sonntag und ist sie da? Wo ist sie denn? Ah ja, da ist sie ja. Halleluja. Super. Und sie hat mir jetzt geschrieben, 2 oder 3 Tage später, am 16. Juli hat sie geschrieben, also am Mittwoch hat sie mir geschrieben. Und zwar, sie schreibt hier, ich muss euch mitteilen, weil meine Freude riesig ist, ein Zeugnis. Und zwar, sie hat am 26.06. habe ich die Diagnose erhalten, einer Autoimmunerkrankung namens Immunthrombozytopenie, was auf Deutsch heißt Bluterkrankheit. Also eine heftige Krankheit, Bluterkrankheit, ist eine Krankheit, wo du kennst es, wo du, wenn du dich nur ein klein bisschen verletzt, dann hört die Wunde nicht auf zu bluten, es kann innere Blutung geben und so weiter, es ist lebensgefährlich letztendlich. Das Interessante ist, dass wir gerade vor ein paar Wochen unsere Glory House Leiterin Anna ist, die heute auch da. Die ist heute. Ah, stimmt, ja, stimmt. Die hat ja, genau, die hat jetzt ihre Hüft-OP gehabt. Ja, genau. Aber die hat vor einigen Wochen, die hatte Hüftprobleme und sollte eine OP bekommen. Die hat sie jetzt auch bekommen, aber sie konnten nicht operieren zunächst, weil sie seit Jahrzehnten diese Bluterkrankheit hatte. Und dann hat die Ärzte gesagt, sie können sie nicht operieren. Und dann haben wir gebetet und tatsächlich vor einigen Wochen haben die Ärzte sie wieder untersucht und sie haben festgestellt, sie ist komplett geheilt von dieser Bluterkrankheit. Halleluja. So, und jetzt... Und jetzt hat die Stefanie tatsächlich diese Diagnose bekommen und sie schreibt hier, Pastor Georg hatte vor 2 Wochen ein Zeugnis gebracht, dass eine Frau davon geheilt wurde. Das war unsere Glory House Leiterin aus Zellerina in der Schweiz. Das hat mir Mut gemacht. Dennoch hatte ich Schwierigkeiten damit umzugehen und habe das Blut Jesu und seine Heilung weiterhin über mir proklamiert. Jede Woche musste ich zu den Ärzten und im August hätte ich wieder ins Krankenhaus müssen. Letzten Sonntag, als wir das gepredigt haben, als dieses Wort kam, habe ich Wolfgang davon erzählt. Er und auch Irina haben sofort dafür gebetet. Nur wenige wie Wolfgang und Irina wussten, welche Autoimmunerkrankung ich genau hatte. Und jetzt schreibt sie heute, am 16. Juli, also 3 Tage später, musste ich erneut zur Ärztin und diese teilte mir mit, dass sich die Werte plötzlich und unerklärlich normalisiert haben und sie nicht mehr Blut abnehmen müsse und kein weiterer Krankenhausaufenthalt nötig sei. Nur noch alle paar Monate eine Blutentnahme. Die Werte sende ich euch im Anhang. Sie hat uns die Vorher-Nachher-Werte geschickt. Was besonders ist, das Blut, das getestet wurde, habe ich am 9.7. abgegeben. Also vor dem letzten Gottesdienst. Amen. Am Sonntag wurde gebetet und sie schreibt, und ich weiß, dass das Wunder, wie Pastor Georg es am Sonntag gesagt hat, zeitversetzt entstand. Weil ich nämlich ab dem Sonntagabend, als ihr für mich gebetet habt, muss es heißen, mich sichtbar besser fühlte. Amen. Ist es nicht interessant? Halleluja. Sie schreibt, ich bin dem Herrn unendlich dankbar, dass ich mein Leben normal weiterführen kann und ich nicht mit enormen Einschränkungen leben muss. Alle Ehre unserem guten Gott. Amen. Preist den Herrn. Amen. Ihr Lieben, es ist eine neue Zeit. 1. Korinther 2, Vers 9 heißt es, was kein menschliches Auge gesehen hat, was in kein menschliches Ohr gekommen ist, was in kein menschliches Herz auch gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Amen. Liebst du unseren wunderbaren Gott? Liebst du Jesus? Halleluja. Ihr Lieben, wir gehen hinein in diese neue Zeit jetzt, wo Gott die Dinge, die er verheißen hat, beschleunigt. Amen. Und heute Morgen möchte ich ein bisschen darüber sprechen, zunächst mal über die entscheidende Kraft, die uns, wie ich es letzten Sonntag auch schon angefangen habe zu sagen, die uns befähigt, tatsächlich die Zukunft für diese Welt, was ist die Zukunft für diese Welt, gemäß der Bibel, Offenbarung 21, die Herrlichkeit Gottes, ein neuer Himmel und eine neue Schöpfung. Aber wir in Christus, sagt das Wort Gottes, sind bereits Teil dieser neuen Schöpfung. Das heißt, wir oder durch uns soll die Zukunft für diese Welt ins Jetzt dieser Zeit kommen. Wir bringen sozusagen die Zukunft näher ans Jetzt heran. Wir bringen sie ins Jetzt. Und je nachdem, wie sehr wir uns hineinlehnen sozusagen in die zukünftige Herrlichkeit, mit anderen Worten, je mehr wir Gottes Wort glauben, je mehr, und darüber möchte ich gleich sprechen, je mehr wir Gottes Wort glauben, umso mehr werden wir von dieser Zukunft ins Jetzt holen. Amen. Weißt du, im Himmel wird es keine Krankheit mehr geben. Im Himmel wird es keinen Schmerz mehr geben. In der zukünftigen neuen Schöpfung wird es keine Träne, kein Leid, kein Schmerz mehr geben, heißt es in Offenbarung 21. Und wir können jetzt schon durch Jesus, weil Jesus den Weg frei gemacht hat, weil er sein Blut vergossen hat, weil er den Preis bezahlt hat, können wir jetzt schon diese Zukunft mehr und mehr ins Jetzt holen. Wie? Durch Glauben. Sag mal zu deinen Nachbarn, durch Glauben. Markus 9, 23 sagt Jesus, dem Glaubenden ist alles möglich. Amen. Hebräer 11, Vers 6 dagegen sagt Paulus, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er denen, die ihn suchen, ein Belohner sein wird. Amen. Wir brauchen nicht viel Glauben, sagt Jesus auch. Matthäus 17, 20, er sagt, wenn ihr nur Glauben habt, wie ein Senfkorn. Der kleinste Same. Wenn ihr nur Glaube habt, wie ein Senfkorn, ein winziges Saatkorn, dann werdet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinweg und verpflanz dich ins Meer und es wird so geschehen, wie ihr sagt. Und nichts, sagt er, wird euch unmöglich sein. Glaube wie ein Senfkorn und nichts wird euch unmöglich sein. 1. Johannes 5, Vers 4, dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Also all die Reiche, all die Machtdimensionen dieser Welt, all die Fürsten dieser Welt, wie Paulus es sagt, ja, die Philosophien, die Geister, all das, was Menschen versucht, von der Wahrheit abzuhalten. Dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat, unser Glaube. Amen. Halleluja. Wie kommt dieser Glaube in dein Herz? Das ist die entscheidende Frage. Wichtig zu verstehen ist, dass Glaube im biblischen Sinn keine mentale Anstrengung ist. Es geht nicht darum, dass du dich anstrengst zu glauben. Es geht nicht darum, dass du Glaube aus dir selber produzierst. Du kannst es gar nicht. Jesus spricht davon und sagt, habt Glauben Gottes. Ja, also mit anderen Worten, euer Glaube soll die Art des Glaubens Gottes sein. Wo willst du das als Mensch hernehmen? Aus dir selber. Das geht gar nicht. Du hast diesen Glauben Gottes nicht in dir, sondern er ist in Gott. Was ist also notwendig? Du musst diesen Glauben empfangen. Sag mal empfangen. Du musst ihn empfangen. So, und jetzt, wie empfängst du Glaube? Paulus spricht das ganz genau an und er sagt, Römer 10, Vers 17, er sagt, also kommt der Glaube aus dem Hören, das Hören aber durch das Wort Christi. Mit anderen Worten, oder lass erst mich noch kurz Hören definieren. Hören ist das Entscheidende. Aber nicht nur hören mit deinen zwei Ohren. Sondern wenn Paulus sagt, der Glaube kommt aus dem Hören, dann meint er damit, es gibt im Griechischen verschiedene Worte für Hören, genau wie zum Beispiel auch im Französischen gibt es verschiedene Worte für Hören, ja, wo zum Beispiel eben, wenn du Kinder hören vielleicht, was du sagst, aber sie hören nicht darauf, was du sagst. Dieses Wort für Hören, manchmal, deine natürlich nicht, deine hören immer auf das, was du sagst. Ja. Aber manchmal hören sie nicht auf das, was du sagst, obwohl ihre Ohren das hören. Aber dieses griechische Wort für Hören, das in Römer 10, Vers 17 steht, ist das gehorsame Hören, ist das hörbereite Hören, ist das Hören, das bereit ist, sich unter das Gehörte zu stellen. Mit anderen Worten, Glaube kommt aus dem Stellen unter das, was Gott sagt. Man könnte es auch sagen, Glaube kommt durch Kapitulation deines menschlichen Verstandes. Amen. Glaube kommt durch Kapitulation, nichts weniger, weißt du? Alles andere ist menschliches Gemache. Was es wirklich braucht, ist, dass du deinen menschlichen Verstand, der einfach begrenzt ist und sich einfach manche Sachen nicht vorstellen kann. Also ich kann mir bis heute nicht vorstellen, wie Gott Wunder tut. wie das möglich ist. Wie das möglich ist, dass zum Beispiel einfach so diese Bluterkrankheit einfach aus dem Blut verschwindet, nachdem sie medizinisch diagnostiziert ist. Also ich glaube, dass Ärzte gute Sachen machen können. Und ich glaube, dass sie Sachen wissen. Und ich glaube nicht, dass jede Arztdiagnose Fake News ist, sondern ich glaube schon, dass das real ist. Amen. Und ich kann mir nicht vorstellen, wie Gott einfach in einem Moment zack eingreift und plötzlich ist es weg. Ich kann mir es nicht vorstellen. Aber weißt du, ich habe mich entschieden, gemäß Sprüche 3, Vers 5, ich habe mich entschieden, ich vertraue nicht auf meinen Verstand, wenn es um die Dinge Gottes geht. Also dein Verstand ist gut, wenn es um Dinge dieser Welt geht, und es ist gut, wenn du deinen Verstand trainierst und so weiter und einfach auch was weiß und so, ist alles schön, ja. Aber wenn es um die Dinge Gottes geht, dann gibt's nur eins: vertraue auf den Herrn mit deinem ganzen Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Auf all deinen Wegen erkenne nur ihn, dann ebnet er selbst deine Pfade. Mit anderen Worten, du musst deinen Verstand unterordnen unter Gott. Du musst deinen Verstand, ich sag mal sogar, manchmal musst du deinen Verstand niederwerfen unter Gott. Du musst ihn kapitulieren lassen. Ja, Paulus sagt es so schön, er drückt es richtig martialisch aus in 2. Korinther 10, Vers 4 bis 5. Ich schlag's kurz auf. 2. Korinther 10, 4 bis 5, wo er sagt: Denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, also nicht menschlicher Art, auch nicht verstandesmäßiger Art, sondern sie sind mächtig für Gott zur Zerstörung von Festungen. Von welchen Festungen spricht er? Vers 5. So zerstören wir Vernünfteleien und jede Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Gottes erhebt, und wir nehmen jeden Gedanken gefangen unter den Gehorsam Christi. Also wenn Paulus von Glauben spricht, dann spricht er immer wieder von Glaubensgehorsam. Er sagt, die Nationen sind zum Glaubensgehorsam gekommen. Du kannst Glaube nicht von Gehorsam trennen. Du kannst Glaube nicht von Unterordnung unter Gott trennen. Das, was du glaubst, ohne dass du dich Gott unterordnest, ist einfach das, was halt dein natürlicher menschlicher Verstand, was alle Welt glaubt, was irgendjemand glaubt, was eben die Ärzte sagen, die Experten sagen, was die Wissenschaftler sagen. Das glaubst du mit deinem natürlichen Verstand. Aber das, was Paulus sagt, ihr kommt zum Glaubensgehorsam, das bedeutet, ihr unterwerft euren Verstand unter den Gehorsam gegen Christus und unter sein Wort. Amen. Glaube beginnt mit Kapitulation. Amen. Bist du bereit zu kapitulieren? Also, wenn du kapitulierst, kommt Glaube in dein Herz. Wenn du kapitulierst, werden dir die Dinge klar. Also ich habe viele Situationen in meinem Leben gehabt, wo ich verwirrt war und dachte, wie ist denn das? Wie das so viele Meinungen. Ich weiß noch, während meinem Studium, da sollte ich eine Seminararbeit schreiben über das Weltgericht, ja, Offenbarung 20, das große Weltgericht. Und dann gibt es noch viele andere Bibelstellen über das Weltgericht. Und dann sollte ich alle diese Bibelstellen in Zusammenhang bringen und einfach eine Seminararbeit, natürlich die verschiedenen Theologen studieren zum Thema Weltgericht. Und irgendwann war ich so verwirrt über diese ganzen vielen verschiedenen Meinungen und Dinge und Auslegungen und so weiter, die es gibt. Und ich bin wirklich nicht weitergekommen, gedacht, wie kriege ich das alles zusammen? Wie kriege ich all diese Bibelstellen zusammen? Und auch noch das, was die Theologen alles sagen. Und dann gibt es natürlich viele Theologen, die ja konstruieren dann immer Widersprüche und sagen, das widerspricht dem und das widerspricht jenem. Und dann bist du noch verwirrter und so weiter. Und irgendwann, das weiß ich noch, in meinem Stiftszimmer damals in Tübingen, wo ich studiert habe, wo ich da gewohnt habe, im evangelischen Stift, irgendwann mal war ich einfach so am Ende und verwirrt, dass ich einfach auf meine Knie gefallen bin und kapituliert habe und gesagt habe, Herr, ich verstehe es nicht, ich krieg's nicht zusammen, mein Verstand packt es nicht, aber du weißt, wie das alles zusammenhängt und wie das ist mit dem Weltgericht, weil du bist ja der Richter, also dann weißt du ja, wie es alles zusammenhängt. Und jetzt zeig du mir es, wie es zusammenhängt. Und ich habe einfach kapituliert. Und in dem Moment begann Offenbarung in mich hineinzukommen. Und plötzlich hat alles seinen Sinn gemacht und plötzlich kam alles zusammen und ich habe plötzlich gesagt, ja, nein, das widerspricht sich ja gar nicht. Das passt alles genau zusammen und plötzlich hat jede Bibelstelle ihren Platz bekommen. Und ich habe dann die Seminararbeit geschrieben, habe das da alles reingeschrieben, weil ich so an Erkenntnissen hatte. Und das Interessante war, als ich dann einige Monate später kam ich auf die Bibelschule da noch, ja, wo andere geisterfüllte Christen waren. Ja, an der Uni waren nicht so viele geisterfüllte Christen. Da waren vor allen Dingen verstanderfüllte Christen. Aber als ich dann zusammenkam mit geisterfüllten Christen und in dieser Bibelschule wurde dann auch über das Weltgericht gelehrt. Und dann denke ich, wow, die lehren ja genau das, was Gott mir gesagt hat bei meiner Seminararbeit. Und ihr Lieben, bis heute musste ich nichts an dem, was Gott mir damals gezeigt hat. Wenn ich heute über das Weltgericht lehre, ich habe ja mal über Eschatologie gelehrt in der Glory Life Schule. Und da habe ich das alles genauso gelehrt, wie es Gott mir vor, wie lange ist es her, über 30 Jahren gezeigt hat. Weißt du, Gott gibt Klarheit. Amen. Voraussetzung ist, dass du ans Ende deiner Weisheit kommst. Ans Ende deines Verstandes, dass du kapitulierst. Sag mal zu deinem Nachbarn, du musst kapitulieren. Halleluja. Und ihr Lieben, das ist alles nur die Einleitung. Heute möchte ich ein bisschen noch darüber sprechen, aber wir werden da heute nicht fertig werden. Ich werde dann bei der nächsten Predigt noch weiter darüber sprechen. Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, welche Dinge wir insbesondere in unserem Verstand oder in unserer Seele ganz bewusst Gott hingeben müssen, damit wir die Grenzen von unserem Denken und die Grenzen unserer Möglichkeiten wirklich so weit gesprengt bekommen, wie Gott es möchte. Amen. Weil was kein menschliches Auge gesehen, was kein menschliches Ohr gehört hat, was in kein menschliches Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Das heißt, wir dürfen, ja, wir sollen, ja, wir müssen als Christen grenzenlos denken von den Möglichkeiten Gottes. Erstens, von den Möglichkeiten Gottes. Bist du damit einverstanden? Du musst grenzenlos denken. Die allermeisten Christen sind damit einverstanden, wenn du sagst, bist du damit einverstanden, dass Gott grenzenlose Möglichkeiten hat? Dann sagen sie ja. Der zweite Punkt ist aber noch wichtiger oder genauso wichtig. Das ist nämlich, du musst glauben, dass auch deine Möglichkeiten, dass du als ein Kanal für Gott dieselben Möglichkeiten hast wie Gott. Das heißt, deine Möglichkeiten sind genauso grenzenlos wie die Möglichkeiten Gottes. In ihm. Amen. In Einheit mit ihm, in Verbindung mit ihm. Das heißt, die Grenzen deines Denkens müssen gesprengt werden. Amen. Die Grenzen deines Denkens müssen sich heben. Und heute möchte ich über ein paar Dinge sprechen, die dein Denken vielleicht begrenzen. Ich sage mal, das sind so allgemeine Dinge. Wahrscheinlich wird jeder sich irgendwo ein bisschen ertappen. Ja? Okay. Was kann dich begrenzen in deinem Denken, in deinem, ich sage mal, auch in deinem Träumen, in deinem Erwarten dessen, was Gott tun will, in deinem Leben? Weißt du, es geht ja um dein Leben. Amen. Was er tun möchte durch dich. Es geht um dein Leben und es geht auch um Frucht, die du bringst durch dein Leben hier in dieser Welt. Wir sind dazu bestimmt, wie heißt es? Wer in mir bleibt und ich in ihm, hat Jesus gesagt, der bringt ein bisschen Frucht. Viel Frucht, oder? Steht da. Also der bringt viel Frucht, okay? Also wir sind dazu bestimmt, viel Frucht zu bringen. Du kannst aber nur viel Frucht bringen, wenn du in viel denkst. Wenn du viel erwartest, wenn du dich positionierst für viel. Und dafür ist es wichtig, dass du deine Grenzen erweiterst. Okay, was kann dich im Vorangehen begrenzen? Erstens, klassisch, Jesus hat davon gesprochen, die Ablenkungen der Dinge dieser Welt. Die Ablenkungen der Dinge dieser Welt kann dich begrenzen in deinem Denken, in deinem Vorangehen. Jesus hat davon gesprochen, als er dieses Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld erzählt hat und gesagt, es gibt einen Ackerboden, der ist mit Dornen bewachsen, mit Dorngestrüpp bewachsen. Und er sagt, das sind die Sorgen dieser Welt und der Betrug des Reichtums. Mit anderen Worten, es sind die Sorgen um dein alltägliches Leben, dein alltägliches Rennen danach, dass du es auf die Reihe kriegst, dein alltägliches Rennen danach, dass deine Familie es auf die Reihe kriegst, dass du erfolgreich bist, dass es bei der Arbeit läuft, dass die Finanzen stimmen, dass es für deine Kinder alles gut passt, für deinen Ehepartner und so weiter, dass einfach alles im Natürlichen gut läuft. Und viele Menschen, ich würde sagen, die allermeisten Menschen, Menschen auf dieser Welt sind tatsächlich die meiste Zeit damit beschäftigt, einfach diese kleine Welt sozusagen, in der sie leben, in Ordnung zu halten. Und sie sind völlig darauf fixiert. Und ihr Lieben, das macht den Boden deines Herzens für die Herausforderungen und Ansagen Gottes in deinem Leben zu einem dornigen Boden. Denn diese Dinge haben das Potenzial, das, was Gott dir gezeigt hat, zu ersticken. Vielleicht hat Gott dir zum Beispiel, ich mache dir jetzt ein Beispiel, sagst du, ja, wie kannst du das ersticken? Als Beispiel, Gott hat zu dir gesprochen, dass du in den vollzeitlichen Dienst für ihn gehen sollst. Aber dann kommen diese Dornen, die sagen dir, hey, ja, aber was ist mit den Finanzen und was ist mit den Kindern und was ist mit meinem Job und was ist mit meinem Chef und was ist hiermit und was ist damit? Und es erstickt diesen Ruf und irgendwann mal bist du alt und du stellst fest, ja, Gott hatte zu mir gesprochen und irgendwie dachte ich auch immer, dass es irgendwann kommt, aber irgendwie ist es nie passiert. Verstehst du, manche Dinge passieren nicht einfach, sondern du musst einen Schritt gehen. Ja, Petrus ist nicht einfach auf dem Wasser gegangen, sondern er musste einen Schritt aus dem Boot gehen. Kannst du sehen? Und er sagte zu Jesus, hey, wenn du es bist, dann sag mir, dass ich aus dem Boot kommen soll. Und Jesus sagte ihm, hey, komm raus aus dem Boot. Und zu vielen von uns spricht Jesus zu bestimmten Zeiten unseres Lebens und sagt, hey, steig aus dem Boot. Lass mal die natürlichen Begrenzungen hinter dir und schau mal, was ich vielleicht für dich habe. Vielleicht ist da noch mal was ganz anderes in deinem Leben. Vielleicht ist da noch mal eine ganz andere Ebene. Vielleicht ist da noch mal ein ganz anderer Dienst. Vielleicht ist da noch mal ein ganz anderer Job. Vielleicht ist da noch mal ein ganz anderes Land, in das ich dich schicke. Vielleicht ruft er dich in die Mission, aber du hast immer gesagt, ja, aber ich habe kein Geld für die Mission. Wer finanziert mich? Und dann bin ich abhängig und da. Amen. Und wer zahlt in meine Rente ein? Und bin ich überhaupt versichert? Verstehst du? Wir müssen diese Dornen ausreißen aus unseren Seelen. Jeremia 33, Vers 3 heißt es, rufe mich an, sagt Gott, dann will ich dir antworten und ich will dir Großes und Unfassbares mitteilen, das du nicht kennst. Ja, aber was werden andere Leute sagen? Was wird meine Familie sagen? Was wird der sagen? Weißt du, als Gott mich damals gerufen hat, mitten im Theologiestudium, alle haben erwartet, dass ich einfach die sichere Laufbahn eines Pfarrers einschlage. Manche haben gesagt, ja, dann wirst du Professor für Theologie, da bist du gut bezahlt. Und Gott hat mich rausgerufen aus all dem und hat gesagt, hey, gründe eine neue Gemeinde von null auf, gründe eine neue Gemeinde im Raum Tübingen-Reutlingen. Ihr Lieben, da waren nicht alle begeistert, das kann ich euch verraten. Vor allen Dingen die in meinem engsten Umfeld. Die waren nicht begeistert. Weißt du, mein eigener Verstand wusste überhaupt nicht, wie das gehen soll. Manche haben dann gesagt, ja, und dann musst du irgendwann mal, dann musst du auf die Königstraße gehen und deinen Hut drinstellen und dann müssen die Leute Geld reinwerfen und so, damit du überlebst. Und andere haben gesagt, irgendwann mal bist du dann depressiv, weil das alles nicht funktioniert. Und was auch immer sie alles prophezeit haben. Depression, finanzielle Ruin, keine Ahnung. Amen. Aber weißt du, wenn Gott dich ruft, dann vertraue nicht auf deinen Verstand. Ich wusste, dass Gott mich gerufen hatte und ich habe gar nicht viel darüber nachgedacht, wie das alles funktionieren soll. Sondern ich habe es einfach gemacht, weil ich einfach diese Sicherheit hatte. Weißt du, Kolosser 3, Vers 15 sagt, der Friede in eurem Herzen sei der Schiedsrichter. Ich hatte diesen tiefen Frieden, ich wusste, das ist es, was ich tun soll, egal was. Manche haben gesagt, ja, du kannst viel mehr Einfluss haben, wenn du in der evangelischen Kirche bleibst und so weiter und so fort. Und weißt du, ich sage nicht, dass es nicht der richtige Weg sein kann für diesen oder für jenen. Und ich habe Pfarrer, die sind meine Freunde, mein eigener Schwager ist Pfarrer und es ist wunderbar, jedem seine Laufbahn. Aber weißt du, ich bin dankbar, dass ich dem Ruf Gottes gefolgt bin, weil wenn ich es nicht getan hätte, dann weiß ich, dann wäre ich depressiv. Amen. Amen. Definitiv. Halleluja. Und all das, was wir die letzten Jahre erlebt haben, wäre nicht möglich geworden, wenn wir nicht Gott gehorsam gewesen wären. Und Irina genauso. Gott, bei ihr war es nicht anders. War genau das Gleiche. Auch ihr Umfeld. Sie hat auch Theologie studiert. Sie sollte auch Pfarrerin werden. Also es war genau das Gleiche. Wir waren die zwei Verrückten. Ja, wirklich, die ganzen Theologiestudenten um uns rum. Die waren sogar geisterfüllt, die Theologiestudenten um uns. Wir hatten einen ganzen Kreis von geisterfüllten Theologiestudenten, aber das haben sie nicht verstanden. Das war dann doch ein Schritt zu weit. Weißt du, manchmal fordert Gott dich heraus, einen Schritt weiter zu gehen. Einen Schritt weiter zu gehen als das, was natürlich ist. Einen Schritt weiter zu gehen als das, was normal ist. Und ich sage jetzt nicht, weißt du, ich sage damit nicht, dass du verrückt sein sollst und ich empfehle dir auch nicht, dein Studium oder deine Ausbildung abzubrechen oder irgendwas, verstehst du? Du musst einfach Gott folgen. Verstehst du? Du gehst nicht aus irgendwas raus oder in irgendwas rein, weil du sagst, heute ist mir zu schwer. Verstehst du? Ich bin nicht diesen Weg gegangen, weil ich gesagt habe, der andere Weg wäre mir zu schwer. Ich wusste, dass beide Wege nicht einfach sind. Verstehst du, Gott, mit Gott vorwärts zu gehen, ist nie immer nur einfach. Verstehst du, wir haben über die letzten 30 Jahre so viele Herausforderungen gehabt und manchmal dachten wir wirklich, am Ende haben all die Propheten recht gehabt und es war wirklich der falsche Weg. Aber am Ende ist Gott durchgebrochen. Halleluja, und seine Herrlichkeit ist durchgebrochen und wir haben seine Wunder gesehen. Preist den Herrn. Halleluja. Und deswegen kann ich dich wirklich ermutigen aus eigener Erfahrung, folge Gott. Lass dich nicht begrenzen durch das natürliche Denken. Lass dich nicht begrenzen durch deine eigene Komfortzone. Weißt du, wir haben immer so diese Komfortzone um uns herum. Diese Angst vor Veränderung. So nach dem Motto, oh Herr, mach Großes mit mir, aber bitte lass alles so bleiben, wie es ist drumherum. Verstehst du, wenn du in etwas Neues hinein willst, wenn du was Neues erleben willst, dann musst du anfangen, was Neues zu tun. Du kannst nicht einfach was Neues erleben und einfach alles bleibt so wie bisher. Dein normaler Alltag bleibt immer der gleiche, keine Veränderung. Ja, man sagt so schön im Sprichwort, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Aber ich sag dir was, erstens bist du kein Tier und zweitens bist du auch kein normaler Mensch mehr, sondern du bist ein Sohn Gottes und du hast seinen Geist in dir und deswegen bist du fähig zur Veränderung und deswegen bist du fähig, kühn und mutig zu sein. Und deswegen bist du auch fähig, Risiken einzugehen. Weil das ist mein zweiter Punkt. Ich komme wahrscheinlich nicht weiter heute, aber das ist mein zweiter Punkt. Und damit schon der letzte. Du musst diese Angst, ein Risiko einzugehen. Ich sag mal, diese Angst, ein Risiko einzugehen, ist im Kern eigentlich diese Angst zu versagen, diese Angst, einen Fehler zu machen, musst du hinter dir lassen. Sie begrenzt dich. Wenn da noch irgendwas davon ist, weißt du, die Angst, einen Fehler zu machen. Ich sag dir was. Wenn du mit Gott vorwärts gehst, voranstrebst, dann garantiere ich dir, dass du auf diesem Weg auch den ein oder anderen Fehler machen wirst. Amen. Aber ich sag dir auch etwas. Der größte Fehler, den du machen kannst, ist gar nicht erst loszugehen. Amen. Das ist der größte Fehler, den du überhaupt machen kannst. Dann hast du den Fehler deines Lebens gemacht. Dich gegen Veränderung zu entscheiden, dich gegen Vorwärtsgehen zu entscheiden, dich gegen Risiko zu entscheiden. Manche sagen sogar, ich habe es schon gelesen in Büchern, die sagen, Glaube buchstabiert man Risiko. Ich glaube nicht, dass es theologisch ganz korrekt ist, weil Glaube ist eine geistliche Substanz, wie ich am Anfang gesagt habe, die Gott uns gibt, wenn wir kapitulieren vor ihm. Und trotzdem ist es so, dass du nicht im Glauben gehen kannst, ohne dass Risiko involviert ist. Es war ein Risiko, als Petrus auf das Wasser ging, mitten im Sturm auf dem See Genezareth. Das war ein hohes Risiko. Amen. Also der See Genezareth scheint zwar nur ein See zu sein, aber die Stürme, habe ich mir sagen lassen, auf dem See Genezareth können sehr, sehr heftig werden. Es ist wie ein Meer und es kann richtig heftig werden. Und mitten in einem solchen Sturm sagt Jesus ihm, hey, komm zu mir auf dem Wasser. Das nenne ich Risiko. Amen. Glaube involviert immer Risiko. Aber jetzt sage ich dir noch was, was die Bibel auch sagt. Römer 1, Vers 17 zum Beispiel oder im Habakuk steht es auch. Er sagt, der Gerechte aber wird durch Glauben leben. Amen. Das heißt, wir leben durch Glauben. Umkehrschluss, ohne die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen in deinem Leben, lebst du gar nicht wirklich. Amen. Sag mal wow. Ja, manchmal muss ich mich selber ermutigen durch euch. Das ist wichtig. Das ist wirklich wichtig. Du lebst nicht wirklich ohne Risiko. Das ist Leben. Vielleicht haben dir schon mal Leute gesagt, warum bist du so lebendig? Warum hast du so ein Leben in dir? Ja, der Gerechte wird durch Glauben leben. Ohne Glauben lebst du nicht. Ohne Glauben bist du tot. Lebendig tot. Menschen können lebendig tot sein. Menschen können 18 Jahre alt sein und schon lebendig tot sein. Weil sie schon alles eingetütet haben und nicht mehr bereit sind zur Veränderung. Amen. Ja, ich habe 18-Jährige gesehen, die sind viel älter als manche 50-Jährige. Außerdem habe ich jetzt neulich einen guten Satz gehört, den muss ich euch auch mal bei Gelegenheit sagen. Es stand, ich bin hinter einem Mofa-Fahrer hergefahren und der hatte auf seinem Rucksack hatte so ein Schild draufstehen und da stand drauf, älter ist wie jung, nur krasser. Dachte ich, aha, super, das ziehe ich mir, Amen. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich älter bin, ne? Aber in dem Fall zumindest bin ich krass. Halleluja. Also, sag mal zu deinem Nachbarn, je älter du wirst, umso krasser wirst du. Das heißt, deine Bereitschaft, ein Risiko einzugehen, deine Bereitschaft, aus deiner Komfortzone herauszutreten, muss nicht mit dem Alter weniger werden. Amen. Ich kenne Männer und Frauen Gottes, die hat Gott erst wirklich richtig gerufen, als sie 50 oder noch älter waren. Smith Wigglesworth beispielsweise. Maria Prean. Ja, mit ich glaube, wie alt war sie? 66, glaube ich. Ist sie nach Afrika gegangen und hat ein Riesenwerk gegründet. Oder war es 66? Ah, da hat sie ihre Kinder adoptiert. Okay, dann war es vielleicht schon mit 60. Aber auf jeden Fall, jünger als 60 war sie definitiv nicht. Und hat ein Riesenwerk begonnen. Amen. Verstehst du, egal wie alt du bist, Gott kann dich noch in Dinge hineinrufen, wenn du diese Begrenzung der Komfortzone niederwirfst vor Gott. Wenn du sagst, Herr, ich gebe dir meine Komfortzone. Herr, ich gebe dir meine Angst vor Veränderung. Herr, ich gebe dir dieses menschliche Denken, oh, ich bin schon so und so alt. Oh, in meinem Alter macht man das nicht mehr. Oh, in meinem Alter fängt man nicht mehr neu an. Oh, in meinem Alter geht man kein Risiko mehr ein. Ich sagte, das größte Risiko ist es, nicht voranzugehen mit Gott und so in die Ewigkeit zu gehen eines Tages. Das ist das größte Risiko. Amen. Ich hab dir noch eine gute Geschichte zum Schluss, apropos Risiko. Und zwar aus dem Alten Testament, 2. Könige 7:3-9. Der Bobby Connor hat schon mal drüber gepredigt, allerdings in einem anderen Zusammenhang. Da ging es ihm um eine andere Aussage, aber das ist die Hammergeschichte. Und zwar da geht es um eine Hungersnot im belagerten Samaria. Und der Prophet Elisa hat geweissagt, dass diese Hungersnot aufgehoben wird, weil die Belagerung aufgehoben werden wird und die Feinde werden fliehen und so weiter. Aber keiner hat es ihm geglaubt. Alle haben sich in der Stadt verbarrikadiert und die Hungersnot wurde immer schlimmer und immer schlimmer. Und schließlich war es sogar so, steht da, dass die Leute ihre eigenen Kinder gegessen haben. Also so eine Story drin, das erspare ich euch jetzt auf jeden Fall. Zuerst die eine Frau sagt zu ihrer Nachbarin, heute essen wir deinen Sohn, morgen essen wir meinen. Ja. So, also das war so diese Dimension der Hungersnot, die da geherrscht hat in Samaria. Ja. Und dann heißt es da, in 2. Könige 7:3 heißt es, nun waren da 4 aussätzige Männer, also die hatten nicht nur Hunger, sondern die waren auch noch aussätzig, das heißt unheilbar krank, von ihrer Krankheit ja auch dem Tod geweiht. Sie waren da am Eingang des Tores der Stadt Samaria, die sagten einer zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir sagen, lasst uns in die Stadt gehen, in der Stadt herrscht ja die Hungersnot, dann werden wir dort sterben. Wenn wir aber hier bleiben, werden wir auch sterben vor dem Tor. Ja? Und jetzt pass auf, so kommt nun und lasst uns ins Heerlager Arams überlaufen, also zu den Belagerern. Ja? Lasst uns überlaufen. Wenn sie uns am Leben lassen, dann leben wir. Und wenn sie uns töten, dann sterben wir. Das nenne ich Risiko. Und auch bestechende Logik. Ja? Okay. So machten sie sich in der Abenddämmerung auf, um ins Heerlager Arams zu kommen. Und sie kamen an den Rand des Heerlagers von Aram und siehe, da war kein Mensch. denn der Herr hatte das Heerlager Arams ein Getöse von Wagen und ein Getöse von Pferden hören lassen, das Getöse einer großen Heeresmacht. Da hatten sie einer zum anderen gesagt, siehe, der König von Israel hat die Könige der Hethiter und die Könige von Ägypten gegen uns angeworben, dass sie über uns kommen sollen. So hatten sie sich aufgemacht und waren in der Abenddämmerung geflohen. Sie hatten ihre Zelte und ihre Pferde und ihre Esel zurückgelassen, das ganze Heerlager, so wie es war, und waren um ihr Leben geflohen. Als nun jene Aussätzigen an den Rand des Heerlagers kamen, gingen sie in eines der Zelte und aßen und tranken. Und sie nahmen Silber und Gold und Kleider von dort mit und gingen hin und versteckten es. Dann kehrten sie zurück und gingen in ein anderes Zelt und sie nahmen auch von dort etwas mit, gingen hin und versteckten es. Dann sagten sie einer zum anderen, wir tun nicht recht. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Schweigen wir aber und warten, bis der Morgen hell wird, so wird uns Schuld treffen. Und nun kommt und lasst uns hineingehen und es im Haus des Königs berichten. So kamen sie und riefen die Torwache der Stadt und berichteten ihnen, wir sind in das Heerlager Arams gekommen und siehe, da war kein Mensch und keine Menschenstimme, sondern nur die Pferde angebunden und die Esel angebunden und die Zelte so, wie sie waren. Da riefen es die Torwächter aus und man berichtete es drinnen im Haus des Königs. Und dann, das fasse ich jetzt zusammen, der Schluss der Geschichte ist einfach, sie glauben dann den Aussätzigen schlussendlich und sie gehen in das Heerlager Arams und sie plündern das Heerlager Arams und die Hungersnot ist beendet und sie sind reicher als je zuvor. Und jetzt, pass gut auf, das Ende der Geschichte, die vier Aussätzigen sind nicht nur satt, sie sind nicht nur reich, sondern sie sind auch noch Helden am Ende. Amen. Weißt du, was ist möglich durch nur einen Schritt des Glaubens, wo du ein Risiko eingehst? Amen. Weißt du, manchmal müssen Menschen erst an diesen Punkt der Verzweiflung kommen, um wirklich einen Schritt des Glaubens zu wagen. Das ist tatsächlich leider manchmal noch so. Aber noch besser wäre es, wenn wir von vornherein sagen, Herr, hier hast du wieder ganz neu die Begrenzung meines Denkens, meine Ängste, meine Angst vor Veränderung, meine Angst, einen Fehler zu machen, meine Angst zu versagen am Ende. Also das Geniale ist, die Bibel sagt, der Gerechte fällt siebenmal, aber er steht siebenmal wieder auf. Das heißt, weißt du, wenn du gehst, du wirst auch mal versagen, du wirst mal einen Fehler machen und du wirst mal sagen müssen, oh nein, Herr, tut mir leid, und wirst umkehren müssen. Und dann aber wirst du nur umso stärker weitergehen, weil der Herr mit dir ist und weil das Blut Jesu dich reinigt. Amen. Halleluja. Das heißt, du lässt dich nicht mehr begrenzen. Weißt du, wenn du nur einfach sagen würdest, Herr, ich gebe dir alle meine Begrenzungen, alles, was in meinem Denken scheinbar fix ist, was fest ist, und ich erlaube dir, ganz neu zu mir zu reden, dann kann Gott grenzenlos zu dir reden. Und du musst jetzt dann nicht Angst haben, Hilfe, wenn ich das tue, dann wird Gott mich nach in den Busch von Afrika schicken und wird mir ein furchtbares Leben leben lassen unter den Aussätzigen oder was auch immer. Also ich sag dir was, Philipper 2, Vers 13 sagt, er bewirkt in uns das Wollen und das Vollbringen. Das heißt, er wird dich nicht zu etwas zwingen oder dir etwas sagen, was du am Ende nicht willst, sondern er wird in dir das Wollen bewirken. Er wird in dir eine Freude bewirken. Du musst keine Angst haben, Gott ist gut. Er kennt die Gedanken, die er über dich hat. Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um dir Zukunft und Hoffnung zu geben. Er hat gute Pläne für dein Leben. Amen. Also du musst nicht Angst haben auch, du musst nicht Angst haben vor der Stimme Gottes. Weil er sagt dir gute Dinge. Er sagt dir Dinge, die zu deiner Rettung dienen und er sagt dir Dinge, die zur Rettung von anderen dienen. Aber ich empfehle dir nicht, bis an den Punkt der Verzweiflung zu warten, bis der Abgrund vor dir ist, wo du so wie die Aussätzigen bei Aram, okay, wenn wir dahin gehen, sterben wir, wenn wir dorthin gehen, sterben wir, wenn wir dahin gehen, sterben wir vielleicht auch, aber vielleicht auch nicht. Also, was machst du dann? Du gehst dahin, wo du vielleicht auch nicht stirbst. Amen. Ja, ich habe da gestern hat mir Irina noch ein super Foto dazu gezeigt. Könnt ihr mal kurz reinnehmen, dieses Foto hier. Wage ruhig einen großen Schritt, wenn es nötig ist. Über einen Abgrund kommt man nicht mit zwei kleinen Sprüngen. Ja. Ja, das gilt für die Aussätzigen von Aram. Ja. Sie standen vor dem Abgrund, also waren sie bereit, einen großen Sprung zu tun, um möglicherweise über den Abgrund zu kommen. Während du über den Abgrund springst mit einem großen Sprung, kann es sein, dass du die andere Seite verpasst. Dann hast du Pech gehabt. Aber du musst das Risiko eingehen, weil du sonst sowieso im Abgrund landest. Amen. Aber jetzt sage ich dir was, du hast vielleicht keinen Abgrund vor dir momentan. Du bist vielleicht ganz gut gesettelt. Alles stimmt in deinem Leben. Die Finanzen stimmen, die Familie stimmt, die Arbeit stimmt, alles stimmt. Und trotzdem kann es sein, dass in deiner Seele unbewusst gerade dieses Wohlergehen sozusagen in dir Begrenzung bewirkt, sodass tatsächlich, obwohl du sagst, Herr, ja, lass mich deine Stimme hören, ich bin bereit, alles zu tun, was du sagst, trotzdem ist da unbewusst diese Begrenzung, sodass du bestimmte Dinge tatsächlich nicht hören kannst. Obwohl vielleicht Gott sie schon die ganze Zeit zu dir spricht. Aber du kannst sie nicht hören, weil sie durch den Filter deiner Begrenzung durch müssen. Und deswegen möchte ich dich heute ermutigen und möchte dich heute herausfordern. Ich glaube, dass heute ein Tag ist, von Gott für dich bestimmt. Wenn du heute hier bist oder wenn du über Livestream zuschaust, dann glaube ich, dass das heute ein Tag ist, der für dich bestimmt ist, damit Begrenzungen in deiner Seele fallen. Damit du neu bereit bist, Gott grenzenlos zu hören. Es ist ein Tag, an dem wir uns entscheiden wollen, Begrenzungen niederzuwerfen, die letztendlich durch die Sorgen der natürlichen Welt, durch die Sorgen um Geld, um diese und jene natürlichen Dinge in unser Leben gekommen sind, durch die Angst, ein Risiko einzugehen, durch die Angst zu versagen, durch die Angst, einen Fehler zu machen, was auch immer. Ja, all diese Dinge. Heute ist der Tag, wo wir diese Begrenzungen vor Gott niederwerfen, wo wir sagen, Herr, wir kapitulieren ganz neu und wir geben dir diese Begrenzungen. Amen. Und dann sind wir bereit, ganz neu mit Gott zu träumen und ganz neu die Stimme Gottes zu hören. Also es ist ein neuer Tag, ein neuer Zeitabschnitt hat begonnen. Und deswegen müssen wir neu Gott hören. Amen. Habakkuk 2, Vers 1 heißt es, ich will mich auf den Wall stellen und ich will ausspähen, was er mir zu sagen hat. Amen. Ich will mich neu aufmachen. Ich will neu meinen Blick erheben. So wie Abraham, er musste seinen Blick erheben, um die Verheißung zu sehen. Er musste wegschauen, weißt du, wegschauen von seinem erstorbenen Leib. Und dem erstorbenen Leib der Sarah, so wie es heißt. Er musste davon wegschauen und sagen, okay, ich sehe die Sterne am Himmel. So viel tausende Nachkommen soll ich haben. Lieber nicht nach unten gucken. Amen. Er erhob seinen Blick und was war die Antwort? Die Verheißung wurde Realität. Das ist die Folge. Die Verheißung wird Realität, wenn du deinen Blick erhebst. Gott will ganz neu zu dir sprechen. Gott hat Großes vor in deinem Leben. Gott hat Vision für dein Leben. Gott möchte, dass du Frucht bringst und dass diese Frucht bleibt. Er hat nicht jeden von uns zum vollzeitlichen Dienst berufen. Das will ich auch noch sagen. Nicht, dass jetzt jeder denkt, ich muss in den vollzeitlichen Dienst oder so. Ja. Aber du musst bereit sein, dass Gott zu dir spricht. Verstehst du? Vielleicht ruft er dich in ein ungewöhnliches Projekt. Vielleicht ruft er dich in irgendetwas, wo du sagst, wow, das ist ja gefährlich am Ende. Am Ende, komme ich da in eine unangenehme Situation. Weißt du, das sage ich dir auch noch zum Schluss. Nächste Woche Samstag auf dem Kronprinzplatz. Oh, lauter Ungläubige um uns herum. Und jetzt geben wir hier Zeugnis von Jesus. Wie werde ich mich da wohl fühlen? Amen. Sag mal, super! Halleluja. Weißt du, was der sicherste Ort auf dieser Welt ist? Der sicherste Ort auf dieser Welt ist, im Willen Gottes zu sein. Das ist der sicherste Ort. Wer im Schutz des Höchsten wohnt, bleibt im Schatten des Allmächtigen. Amen. Wer in Verbindung mit Gottes, egal wo er ist, ist am sichersten Ort dieser Welt. Also ich habe mich 100% sicher gefühlt in Afrika, als wir mit dem Bus über die gefährlichen Straßen gebrettert sind. Unser Fahrer wie ein, was weiß ich was, gefahren ist. Du hattest gehört, dass auf diesen Straßen viele, viele Unfälle passieren. Halsbrecherische Überholmanöver. Ich saß hinten im Bus. Aber ich habe mich sowas von sicher gefühlt. Ich wusste, uns kann nichts passieren. Wir sind im Willen Gottes. Wir sind ausgestiegen aus dem Bus am Straßenrand, sofort eine ganze Truppe von Afrikanern um uns herum. Du weißt nicht, was wollen die von dir? Die fangen an, deine Haut anzufassen. Die fangen an, was weiß ich, die haben noch nie einen Weißen gesehen teilweise, ja, in diesen Gebieten. Ja. Ich habe mich sowas von sicher gefühlt. Ich wusste, uns kann überhaupt gar nichts passieren. Warum? Weil ich wusste, wir sind im Willen Gottes. Also im Willen Gottes bist du sicher. verpasse nicht aus Angst vor der Gefahr den Willen Gottes für dein Leben. Ich habe jetzt erst kürzlich habe ich eine Story gelesen von einem Ehepaar. Es hat ein Pastor erzählt in seiner Gemeinde. Da hatte die Frau von Gott gehört, sie soll in einen Missionseinsatz gehen. Ich weiß nicht, ob es in Afrika war, irgendwo, sie sollen auf einen Missionseinsatz gehen. Aber der Mann hat gesagt, das machst du nicht, das ist zu gefährlich, du bleibst zu Hause und so weiter. Und er hat so lange auf sie eingeredet, bis sie darauf gehört hat. Und sie ist zu Hause geblieben und sie ist nicht in den Missionseinsatz gegangen. Und während der Missionseinsatz noch stattgefunden hat, ist sie mit ihrem Auto gefahren. Und auf der gegenüberliegenden Fahrbahn ist ein junger Mann einfach von der Fahrbahn abgekommen, frontal mit ihrem Auto zusammengestoßen und sie war tot. Also der sicherste Ort auf der Welt ist, im Willen Gottes zu sein. Amen. Du kannst es dir nicht leisten, außerhalb des Willen Gottes zu sein. Und deswegen kannst du es dir auch nicht leisten, mit Begrenzungen zu leben. Amen. Und ich sage jetzt nicht, dass es falsch steht, das war jetzt nicht das Gericht Gottes über diese Frau oder so, sondern das ist einfach nur ein Beispiel. Und es passiert auch nicht immer so. Preist den Herrn, Gott ist gnädig. Amen. Halleluja. Gott ist gut. Ja. In diesem Fall war es so, da war es einfach Sprechen. Das war einfach Sprechen für die Leute drumherum, zu sagen, ja, meine Güte. Aus Angst vor dem Risiko des Missionseinsatzes ist zu Hause geblieben. Aber da gibt es auch Risiken. Weißt du, der sicherste Schutz. Also ich weiß, dass ich keinen Unfall haben werde. Irina und ich haben uns, als wir geheiratet haben, vor über 30 Jahren, wir haben uns entschieden, haben gesagt, wir werden nie einen Unfall haben. Wir werden nie jemand überfahren, kein Menschen und auch kein Tier. Und darauf haben wir uns gestellt. Und gestern Abend, das habe ich Irina noch gar nicht erzählt, dachte ich beinahe schon, hat Gott doch das Gebet nicht erhört, weil ich bin noch zum Joggen gegangen abends in den Wald, bin mit dem Auto in den Wald gefahren und tatsächlich lief mir ein Eichhörnchen oder Marder, irgend sowas, und es lief mir wirklich so ins Auto rein, dass ich nicht mehr abbremsen konnte und ich dachte, jetzt hast du es erwischt. Und dann bin ich beist drüber gerollt, ja, und dann bin ich ausgestiegen, zurückgeschaut, nichts zu sehen. Offensichtlich war er gerade noch durch die Reifen irgendwie durchgelaufen. Preist den Herrn. Amen. Weißt du, Gott steht zu seinem Wort. Halleluja. Preist den Herrn. Amen. Ich habe auch nichts gehört. Es hat nirgends geboxt oder irgendwas. Ich glaube, dass er gerade, wahrscheinlich gerade so zwischen, wahrscheinlich gerade in dem Moment beim ersten Reifen war, als ich drüber und dann durch den anderen. Irgendwie so muss es gewesen sein. Preist den Herrn. Weißt du, der sicherste Ort, also das ist jetzt nur nebenbei, der sicherste Ort in deinem Leben ist, im Willen Gottes zu sein. Amen. Lass uns mal zusammen aufstehen. Lass uns beten. Halleluja. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, Herr, dass du gute Pläne für uns hast. Ja, du hast uns den Weg zum Vater im Himmel gezeigt, Herr. Und dieser Vater, er ist gut. Gott ist gut. Du bist gut, Vater. Herr, du kennst die Gedanken, die du über uns hast, Gedanken zum Frieden und nicht zum Unheil, um uns Zukunft und Hoffnung zu geben, Herr. Und du hast uns berufen als deine Kinder hier in dieser Welt. Du hast uns berufen zu einer neuen Schöpfung gemacht, zum Licht und Salz dieser Welt, Herr. Du hast uns dazu berufen, nicht unser Licht unter den Scheffel zu stellen, uns zu verstecken und uns in irgendeiner Sicherheitszone zu vergraben als Christen, sondern im Gegenteil, du hast uns dazu bestimmt, Land einzunehmen, im Geist dein Reich auszubreiten, Herr, voranzugehen und Frucht zu bringen, Herr. Und Frucht, die bleibt, viel Frucht zu bringen, Herr. Und Herr, wir bitten nicht um Vergebung, Herr, wo immer in unserem Herzen, wo wir zugelassen haben, bewusst oder unbewusst, Herr. Herr, dass Begrenzungen uns abgebremst haben, Herr, in unserem Vorangehen mit dir, Herr. Wo Begrenzungen in unserem Denken waren, Herr. Herr, wo wir Angst hatten, Fehler zu machen zum Beispiel, Herr. Wo wir Angst hatten, Herr, unsere Komfortzone zu verlassen, Herr. Wo wir generell Angst hatten vor Veränderung, Herr, wo wir uns gefürchtet haben, was es bedeuten könnte, wo wir die Unsicherheit gescheut haben, Herr. Letztendlich, wo wir das Wasser gescheut haben, wo wir uns gescheut haben, aus dem Boot auszusteigen und auf das Wasser zu gehen, Herr. Und Herr, du möchtest nicht, dass wir aus uns selber heraus irgendwelche verrückten Dinge tun, aber du möchtest, dass wir bereit sind, deine Stimme zu hören und auf deine Stimme einzugehen, Herr. Und so sind wir heute Morgen hier und wir sagen, Herr, du kannst es gerade einfach mal mit mir zusammen sagen, sag ihm einfach mal, Vater im Himmel, ich gebe dir alle Begrenzungen meines Denkens. Ich gebe dir jede Angst vor Veränderung, jede Angst vor Fehlern, jede Angst, ein Risiko einzugehen. jede Angst aufs Wasser zu gehen. Ich werfe diese Ängste nieder. Ich bringe sie unter den Gehorsam gegen Christus. Ich bringe sie unter Kapitulation. Und ich sage, Herr, hier hast du es. Ich löse mich davon. Und ich lasse mich davon nicht mehr beeinflussen. Hier bin ich, Herr. Sprich dein Wort zu mir. In Klarheit. Was auch immer es bedeutet. Was auch immer es ist. Du bewirkst in mir das Wollen und das Vollbringen. Ich halte Ausschau. Ich spähe aus. Und ich träume groß. Ich stecke meine Zeltpflöcke weit. Und ich nehme neues Land ein. Ich bin entschieden. Mit den Jahren, die du mir gegeben hast hier auf dieser Erde. Einen Unterschied zu machen. In dieser Welt. Ich bin nicht dazu bestimmt, einfach nur dahin zu leben, sondern du hast mir Bestimmung gegeben. Und diese Bestimmung nehme ich wahr. Und da gehe ich hinein. In Jesu Namen. Amen. Amen. Halleluja. Amen, ihr Lieben. Halleluja. Ja, danke Jesus, Herr, dass du die Grenzen sprengst, Herr. Oh ja, Vater, in Jesu Namen, Herr, wir erklären all diese Grenzen, die gewesen sind, für gesprengt in Jesu Namen, in unseren Seelen und in unseren Herzen, Herr. Und jetzt empfehle ich dir wirklich einfach dein Traumbuch zu nehmen, wenn du ein Traumbuch hast. Und wenn du keins hast, dann empfehle ich dir eins anzuschaffen, wo du wirklich reinschreibst, wo möchte ich in einem Jahr sein, wo möchte ich in 2 Jahren sein, wo sieht Gott mich in 5 Jahren, wo sieht er mich in 10 Jahren, wo sieht er mich in 15 Jahren. Und dann träumst du mit Gott und er wird dir Dinge zeigen, wo er dich haben will und du schreibst sie da auf. Und du hältst sie dir vor Augen, so wie es Habakuk sagt, halte es dir vor Augen, ja. Lies es immer wieder, schau da rein und vor allen Dingen träume immer wieder mit Gott und träume ohne Limit. Amen. Träume ohne Limit. Halleluja. Danke, Jesus. Oh, wir preisen dich, Herr. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke. Ach, Irina, können wir dieses Lied spielen? Wir haben so ein Wasserlied, auf dem Wasser-G-Lied. Halleluja. Auf dem Wasser-G-Lied. Halleluja. Wo heißt denn das? Aber pass auf, bevor wir singen, ich möchte noch ganz kurz auch was sagen. Wir verbinden das einfach mit der Sammlung. Wir singen das und nehmen gleichzeitig die Sammlung ein. Aber bevor wir die Sammlung einnehmen, möchte ich dir auch noch was sagen, wirklich zu einem unbegrenzten Denken, auch was Finanzen angeht. Die Bibel gibt uns ein klares Beispiel, gerade zum richtigen Umgang mit Finanzen in Zeiten, wo die Welt Krise hat. Ja, und ich meine, wir hören jetzt schon seit langer Zeit, hören wir immer wieder, die Wirtschaft, da und so weiter. Brauche ich dir jetzt nicht alles sagen, was in den Nachrichten kommt. Und die Bibel gibt dir einen guten Tipp an vielen Stellen. Ein wunderbares Beispiel gibt die Bibel dir durch Isaak. Und sie sagt dir letztendlich, gerade dann, wenn du Angst hast, dass es eng wird in deinem Leben, gerade dann, wenn du Angst hast oder wenn die Welt um dich herum Angst hat, wenn die Welt um dich herum eine Krise hat, gerade dann ist die beste Zeit, in das Reich Gottes zu säen. Gerade dann ist überhaupt die beste Zeit zu säen, die beste Zeit zu investieren. Also wir haben uns noch nie auch als Gemeinde leiten lassen von irgendwelchen Wirtschaftsentwicklungen, ob wir investieren, ob wir Glaubensprojekte wagen oder nicht. Weißt du, wenn Gott Dinge sagt, dann sagt er sie, auch mitten in Krisen. Also ich habe gelernt, gerade dann, wenn ich denke, oh, wie soll das gehen finanziell, gerade dann entscheide ich mich, umso großzügiger zu sein, auch umso großzügiger im Geben zu sein. Und von Isaak heißt es, in 1. Mose 26, da heißt es, es entstand eine Hungersnot im Land. Ja, und Isaak säte in diesem Land. Er säte in dem Land in der Zeit der Hungersnot, wo sonst keiner gesät hat, weil die haben alle ihr Saatkorn aufgegessen. Also das ist die Gefahr, dass du dein Saatkorn aufisst in der Zeit der Hungersnot. Isaak hat aber nicht sein Saatkorn aufgegessen, sondern er hat gesät in diesem Land. Und dann heißt es, er gewann in jenem Jahr das Hundertfache. So segnet ihn der Herr. Und der Mann wurde reich und wurde immer reicher, bis er sehr reich war. Da beneideten ihn die Philister. Amen. Weißt du, Es ist ein Geheimnis da drin, tatsächlich in deinem Säen. Genau dann, wenn alles um dich herum dich begrenzen will, gerade dann zu sagen, hey, jetzt ist die Zeit zu investieren. Jetzt ist die Zeit zu investieren ins Reich Gottes. Jetzt ist die Zeit, das Reich Gottes voranzutreiben. Wir haben gerade jetzt, in 3 Tagen haben wir einen Termin als Glory Life, etwas anzuschauen. Ich kann es jetzt noch nicht genauer sagen. Ich sage es euch dann, sobald es spruchreif ist. Aber es ist wirklich sehr, sehr interessant. Mit diesem Gebäude, das wir kaufen könnten, FNW, könnten wir in einem Schlag unser Kindergartenprojekt verwirklichen plus noch die Gästezimmer für unsere zukünftige Vollzeit-Glory Life-Schule. Halleluja. Wenn das funktioniert, wird es ein bisschen was kosten, aber dann glaube ich, dass es vom Herrn ist und wir werden natürlich auch noch mal drüber beten, dann werden wir uns alles anschauen und dann werden wir sehen. Aber wenn es vom Herrn ist, dann glaube ich, dass er finanziert, was er in Auftrag gibt. Und dann orientiere ich mich nicht daran, was die Wirtschaft sagt. Weißt du, Unternehmen sagen vielleicht jetzt, oh nein, jetzt investiert man nicht. Das Reich Gottes sagt, gerade jetzt investieren wir. Amen. Gott sagt, gerade jetzt investieren wir. Amen. Halleluja. Also nimm auch in deinem Geben, nimm in deinem Denken, auch in deinen Finanzen, nimm das Limit weg und lass dich da wirklich vom Heiligen Geist leiten, auch in deinem persönlichen Leben. Lass dich nicht vom äußeren Leben, auch im Umgang mit deinen Finanzen, sondern tu das, was Gott dir sagt, zu dem Zeitpunkt, wo Gott es dir sagt. Und manchmal sagt Gott es zu den unmöglichsten Zeitpunkten. Ja, meine Güte. Preist den Herrn. Weißt du, damals, als wir gestartet haben, eine neue Gemeinde zu gründen, hatten wir überhaupt kein Geld. Ja? Es war nicht so, dass sie sagen hätten können, oh, da haben wir 1 Million auf dem Konto, also wenn da was schief geht, dann können wir uns darauf zurückgreifen. Nein. Verstehst du? Es ist ein Risiko, aber es lohnt sich zu säen in die Dinge Gottes. Halleluja. Preist den Herrn. Und jetzt lass uns vielleicht Folgendes tun. Lass uns einfach eine Sammlung einnehmen, jetzt heute Morgen, so wie der Heilige Geist dich leitet. Du hast immer die Möglichkeit, in bar zu geben, hier vor Ort, oder eine Verpflichtungserklärung zu nutzen, die unter deinem Stuhl ist. Dann kannst du es in den nächsten Tagen überweisen, bekommst eine Spendenbescheinigung am Ende des Jahres, kannst es von der Steuer absetzen, was sehr gut ist, ein Privileg hier in Deutschland. Ansonsten, wenn du über Livestream zuschaust, dann hast du die Möglichkeit, direkt zu überweisen auf unser Konto, oder du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Einfach nutz diese Möglichkeiten. Und hier vor Ort werden wir hier die Eimer durchgeben und geben, und während du über Livestream gibst, lass uns einfach dieses Lied singen. Ich weiß nicht, wie heißt es? I will walk on the face of the water. Amen. Ich werde auf dem Wasser gehen. Amen. Halleluja. Okay, los geht's. Raging, I see you walking, I will keep running in victory. Halleluja. Jesus, wir danken dir. Halleluja. Halleluja. Sabrina, komm nach vorne und gib dein Wort weiter. Halleluja. Ja, ich würde euch bitten, einfach noch mal kurz stehen zu bleiben. Und bitte geht es keiner aufs Klo oder läuft umher. Und ich möchte euch bitten, eure Augen zu schließen. Und ich glaube, dass ihr wirklich Menschen sind, die fühlen sich wie getrennt von diesem Gott, von dem wir heute gehört haben. Die sagen, wie soll ich jemanden vertrauen, den ich nicht kenne? Wie soll ich jemanden, die gereichte Hand geben, den ich nicht sehe? Und der Ruf Gottes ist heute zu dir. Komm zu mir, mein Kind. Komm zu mir. Ich will dich heute nah an mich ziehen. Gott ruft dich heute, ja, den ersten Schritt zu tun aufs Wasser. Gott ruft dich, in seine Gegenwart zu kommen. Weil das Problem von uns Menschen ist, dass Sünde uns von Gott trennt. Und die Bibel sagt ganz klar, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Jeder Mensch hat gesündigt. Jeder Mensch lebt ein Leben getrennt von Gott. Und ich möchte dich ja ermutigen, wenn du weißt, okay, ich lebe ein Leben getrennt von Gott. Vielleicht hast du noch nie die Entscheidung getroffen, zu Gott zu kommen. Vielleicht warst du ja mal bei Gott früher, aber Sünde hat dich von Gott weggezogen. Oder du bist vielleicht Christ und folgst ihm nach und du hast akut Sünde im Leben, die dich von Gott trennt. Jetzt ist dein Moment zu Gott zurückzukommen. Jetzt ist dein Moment, die Entscheidung zu treffen. Ich gehe aufs Wasser. Ich gehe auf meinen Gott zu. Ich will nah an meinen Gott kommen. Und ich möchte dir die Gelegenheit jetzt geben, wirklich die Entscheidung zu treffen. Ja, ich komme zu dir, Herr. Und die Entscheidung, der einzige Weg zu Gott ist durch Jesus Christus. Weil Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch ihn. Du kannst nicht mit diesem Paket der Sünde zu Gott kommen. Du brauchst jemanden, der dir vergibt. Du brauchst jemanden, der dir die Sünde wegnimmt. Und es ist nur eine Person, Jesus Christus. Und wenn du ihn noch nie als Herrn deines Lebens angenommen hast, wenn du noch nie die Entscheidung getroffen hast, dann ist heute dein Tag. Weil wenn er in dein Herz kommt, wenn er dir deine Sünden vergibt, dann hast du die Sicherheit, wenn du heute stirbst, dass du nicht in die Hölle gehst, sondern sofort beim Vater bist. Weil wenn wir als Menschen mit Sünden in unserem Leben sterben, dann wissen wir, dann werden die Ewigkeit getrennt von Gott verbringen. Und keiner garantiert dir morgen, keiner garantiert dir die nächste Sekunde. Heute ist der Tag des Heils, sagt die Bibel. Verschieb diese Entscheidung nicht auf morgen. Gott ruft dich heute. Gott ruft dich heute. Folge ihm heute nach. Und wenn du diesen Ruf spürst, dann will ich dir die Gelegenheit geben, jetzt die Entscheidung zu treffen. Und ich möchte mit dir und für dich beten. Und wenn du das machen möchtest, dann gib mir ein Handzeichen. Ich möchte für dich beten. Ich sehe deine Hand. Ist hier noch jemand, der heute die Entscheidung treffen möchte? Ich möchte ab heute Jesus nachfolgen. Ich möchte ab heute diesen Gott persönlich kennenlernen, dann gib mir ein Handzeichen. Gott ruft dich. Gott ruft dich. Oder wenn du weißt, ich habe Sünde in meinem Leben, ich muss es vor Gott bekennen, ich muss umkehren von meinen alten Wegen und ab heute Jesus nachfolgen, dann gib mir ein Zeichen. Heute ist dein Tag, dies ist deine Stunde, neu anzufangen mit deinem Gott. Und er ruft dich und er zieht dich an sein Liebesherz. Gib mir ein Handzeichen. Gott will heute für dich da sein. Er will heute für dich da sein. Heute ist der Tag des Heils. Auch für dich am Livestream. Es ist deine Gelegenheit, heute wirklich ganze Sache mit Gott zu machen. Gib Gott ein Zeichen. Er sieht dich und wir werden dich mit in dieses Gebet reinnehmen. Und wer möchte, der darf jetzt nach vorne kommen. Die, die Hände gehoben haben, möchte ich einladen, nach vorne zu kommen. Und ich möchte für dich und mit dir beten. Halleluja. Schön, dass du da bist. Hallo. Und wenn noch jemand da ist, dann komm nach vorne, trau dich. Trau dich, Gott ruft dich, Gott ruft dich. Gott möchte dir heute ein neues Leben geben. Gott möchte, dass wirklich heute deine Sünden weggenommen werden und du ein neues Leben beginnst. Und ich möchte jetzt einfach mit dir beten und ihr könnt alle im Raum mitbeten, auch im Livestream, wo du einfach Jesus um Vergebung bittest und um ein neues Leben mit ihm. Ihr könnt einfach mit dir beten und sagen, Jesus, vergib mir meine Sünden. Sei der Herr meines Lebens. Ich will dir ab heute nachfolgen. Ich lass alles los, was mich von dir trennt. Und ich vertraue ab heute nur dir allein, Jesus. In Jesu Namen. Amen.